Es ist 13 Uhr. Hier ist der Sender Freies Berlin. Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören Nachrichten. Die Ablösung des 70 Jahre alten sowjetischen Ministerpräsidenten und ersten Sekretärs der KPdSU von allen seinen Ämtern in Regierung und Partei stellt heute alle weltpolitischen Ereignisse in den Schatten. Offizielle Stellungnahmen aus den wichtigsten Hauptstädten der westlichen Welt zu diesem Ereignis liegen nicht vor. Präsident Johnson äußerte gestern Abend lediglich in New York, die Ablösung Chruschtschows könne ein Zeichen für große Unruhe oder kommende Veränderungen sein. Der französische Staatspräsident de Gaulle, der heute aus Brasilien nach Paris zurückreist, gab keinen offiziellen Kommentar. Er sagte während eines Empfanges in Rio de Janeiro lediglich, vergänglich sei aller Glanz dieser Welt. Wegen der Auszählung der Stimmen nach der Unterhauswahl in Großbritannien, die noch immer nicht abgeschlossen ist, hat bisher auch kein britischer Staatsmann zu den Vorgängen in der sowjetischen Hauptstadt Stellung genommen. Ein Sprecher der Bundesregierung in Bonn meinte lediglich, amtlich könne zu der Ablösung im Kreml nichts gesagt werden. Es handle sich um eine innerpolitische sowjetische Angelegenheit. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Brandt, äußerte, niemand könne hinter die Kremlmauern schauen, aber die Hoffnung des deutschen Volkes müsse auf die Erhaltung des Friedens gerichtet sein. In der Sowjetzone wurde zu den Ereignissen in Moskau kein Kommentar abgegeben. Die SED-Blätter an der Spitze das Zentralorgan Neues Deutschland veröffentlichen das amtliche Kommuniqué des Zentralkomitees der KPdSU und des Präsidiums des Obersten Sowjet, in dem es heißt, Chruschtschow sei als Parteisekretär von dem früheren Staatspräsidenten Brezhnev und als Regierungschef von dem bisherigen ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Kosygin ersetzt worden. Das Neue Deutschland veröffentlicht ferner Bilder der beiden neuen Männer im Kreml und ihre Lebensläufe. Die Zeitungen der Sowjetzonen LDP und CDU bringen die Nachricht aus Moskau überhaupt nicht. Aus Moskau wird berichtet, dass das Regierungsorgan Izvestia und das Parteiorgan Pravda ebenfalls das Kommuniqué veröffentlichen, in dem es heißt, das ZK der KPdSU habe dem Ersuchen Chruschtschows stattgegeben und ihn im Hinblick auf sein Alter und auf seinen Gesundheitszustand von seinen Ämtern entbunden. In dem Kommuniqué sind persönliche Hinweise auf und lobende Worte für Chruschtschow nicht enthalten. Es wird aber ausdrücklich betont, dass die KPdSU fest und beständig die leninistische Generallinie verwirkliche, die auf dem 20. und 22. Parteitag der KPdSU festgelegt worden sei. Auf diesen Parteitagen in den Jahren 1956 und 1962 hatte Chruschtschow offiziell mit der stalinistischen Politik gebrochen und damit auch den ideologischen Konflikt mit Rotchina ausgelöst. Die sowjetamtliche Agentur TASS veröffentlichte heute offizielle Lebensläufe des 60 Jahre alten neuen Ministerpräsidenten Kosygin und des 57 Jahre alten neuen Parteichefs Brezhnev. Kosygin wird als einer der ältesten sowjetischen Staatsmänner und politischen Führer bezeichnet, der bei den Arbeitern der Sowjetindustrie besonders beliebt sei. Nach Agenturberichten ist TASS darum bemüht, Kosygin dem Ausland als einen umgänglichen und wirtschaftskundigen Staatsmann vorzustellen. In dem von TASS veröffentlichten Lebenslauf Brezhnevs steht dessen Parteikarriere im Vordergrund. Es wird bei ihm herausgestellt, dass er in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Reisen ins Ausland unternahm und sich dort gute Kontakte schuf. Ein Sprecher der Sowjetbotschaft in Bonn wies darauf hin, dass Brezhnev und Kosygin in wesentlichen Punkten der Außenpolitik stets mit Chruschtschow einig gewesen sind. In der Sowjetbotschaft glaube man nicht, dass sich an der außenpolitischen Linie der friedlichen Koexistenz seitens des Kreml etwas ändern werde. Nach Korrespondentenberichten hat der Wechsel in der Führungsspitze der Sowjetunion im äußeren Bild Moskaus keine Beunruhigung hervorgerufen. Die Stadt rüstet sich für den Empfang der drei Astronauten des Raumschiffes Voskhod. Allerdings laufen Gerüchte um, die sich immer mehr verdichten, dass der Chefredakteur der Izvestia und Schwiegersohn Chruschtschows, Atjubej, ferner der Chefredakteur der Pravda, Satyukov, und der Direktor der Fernseh- und Rundfunkanstalt, Karlamow, von ihren Posten abgelöst worden seien. Chruschtschow war ein halbes Jahr nach Stalins Tod im Jahre 1953 erster Sekretär des ZK der KPDSU geworden und hatte im März 1958 von Bulganin das Ministerpräsidentenamt übernommen, nachdem er seine Gegner Malenkov, Molotow und später auch Bulganin und Kaganowitsch ausgeschaltet hatte. Dadurch, dass Chruschtschow auch aus dem Präsidium des ZK ausschied, verlor er mit einem Schlag alle wichtigen Partei- und Staatsämter. Der seit Beginn der Auszählung der Stimmen bei den Unterhauswahlen in Großbritannien spürbare Trend zu einem Sieg der Labour-Partei hat auch in den Mittagsstunden angehalten. Aus London wird berichtet, dass bereits bis 15 Uhr bekannt sein wird, ob die Konservativen oder die Labour-Party die Mehrheit im Unterhaus haben werden. Von den 630 Wahlkreisen waren bis 12 Uhr 444 ausgezählt. Die Labour-Partei lag an der Spitze mit 250 Sitzen, gefolgt von den Konservativen mit 192 und den Liberalen mit 2 Sitzen. Damit verfügt die Labour-Partei zurzeit über einen Vorsprung von 58 Sitzen gegenüber den Konservativen. Sie braucht nur noch 66 Wahlkreise, um die Mehrheit im Unterhaus zu erringen. Bisher scheiterten alle Versuche, Premierminister Douglas Hume zu einer Stellungnahme zu bewegen. Der Führer der Labour-Party, Wilson, befindet sich auf dem Wege in die britische Hauptstadt. In London gilt bereits als sicher, dass die Labour-Partei die Wahlen mit einer knappen Mehrheit gewinnt. 2 Jahre nach der Aktion gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die durch einen umfassenden Artikel über die NATO-Übung Phalanx 62 ausgelöst worden war, hat heute der Generalbundesanwalt in Karlsruhe den 3 Angeschuldigten des Verfahrens die Anklageschriften zugestellt. Anklage wegen Landesverrats wurde erhoben gegen den zurzeit vom Dienst suspendierten Oberst im Generalstab Martin, gegen den stellvertretenden Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Alos und gegen den Verleger des Spiegels Augstein. Die Anklageschrift legt unter anderem dem Obersten Martin zur Last, er habe vom Februar bis Oktober 1962 in erheblichem Umfang Informationen über Verteidigungsmaßnahmen der NATO und der Bundeswehr, die im Interesse der Landesverteidigung streng geheim zu halten waren, dem Spiegel mitgeteilt und dadurch die Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet. Den Angeschuldigten Alas und Augstein wird zur Last gelegt, die von Martin preisgegebenen Staatsgeheimnisse veröffentlicht zu haben, obwohl sie gewusst hätten, dass es sich um Geheimunterlagen gehandelt habe. Unter dem Eindruck der Ablösung des sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow von seinem Amt als Partei- und Regierungschef hat heute Vormittag der Deutsche Bundestag seine Grundsatzdebatte über die innen- und außenpolitische Lage fortgesetzt. In der vorausgegangenen Fragestunde sprach sich Bundesjustizminister Bucher eindeutig gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Bundesrepublik aus. Bucher betonte jedoch, dass er diese Ansicht nur persönlich vertrete, jedoch nicht für die Bundesregierung sprechen könne, da das Kabinett diese Frage noch nicht beraten habe. In der dann folgenden Grundsatzdebatte des Parlaments betonte der SPD-Politiker und Präsident des Bundes der Vertriebenen Jaksch, dass auch die Sudetendeutschen das uneingeschränkte Recht auf Heimat hätten. Er sprach die Befürchtung aus, dass sich Bundeskanzler Erhard in der sudetendeutschen Frage, wie er wörtlich ausführte, bereits in negativem Sinne festgelegt habe. Für die CDU-CSU erklärte der Abgeordnete Majunika, die heutige Position der Bundesrepublik wäre nicht möglich, wenn die Unionsparteien nicht ihre Auffassungen zuvor gegen den Widerstand der Sozialdemokraten durchgesetzt hätten.